Ich bestell mir ein Kindle. Oh ja, ich auch. Was denkst du? Hier. Ja, welches? Achso, Radeberger. Radeberger? Ja. Wieso das denn? Kindle darf man ja nicht trinken, glaube ich. Was ist mit deinem Lokalpatriotismus? Weiß ich nicht. Kneipenpatriotismus reicht ja vielleicht schon, wa? Ich bin so bewusstloser Gegenmarkentrinker. Bist du unbewusst gegen die Marke Kindle, oder was? Die Kindle-Brauerei ruiniert? Nee, auch nicht. Nee. Also in einer Erststätte bestelle ich schon immer irgendwie ein Bier, wo ich denke, dass ich damit Arbeitsplätze schütze. Du willst doch nur nicht zugeben, dass Kindle dir nicht schmeckt. Ich denke an die Arbeitsplätze, sag mal. Bin ich ein asozialer Trinker? Wir trinken aus reiner Solidarität, hab ich ja auch noch nicht gehört. Aber nur im Osten. Nur im Osten. Wo die Bäume noch Alleen haben, die Alleen noch Bäume haben. Meinst du nicht, die Kindle-Brauerei könnte auch deine Hilfe gebrauchen? Nee. Du könntest auch an Uckermärker Arbeitsplätze denken. Quatsch! Ja, wobei die sich ja schwer mittels Bierkonsum sichern lassen. Genau. Du weißt, warum es ja keine Brauerei mehr gibt, oder was? Hab ich gehört. Das Einzige, was da irgendwie die Sonne aufgehen lässt, das ist Bier, oder? Sehr technisch sarkastisch. Ich krieg jetzt jedenfalls ein Kindle. Genau. Ja. So, Kindle und eine Heidelberger, bitte. Ja, das nenne ich ja hier fein oder eine schränkte Solidarität. Das hasse ich ja. Ich muss mal kurz zum Entsafter, ich komm gleich wieder. Ja. Jung. Jetzt mal im Ernst. Ja. Das eben mit der Uckermark, meinst du nicht, das war ein bisschen beleidigend? Wieso habe ich die beleidigt? Die Uckermark, Bernd. Also. Ich glaube, der hat eine ziemlich ausgeprägte Heimatverbundenheit. Ja, in Berlin besonders. Wieso in Berlin besonders? Na, überleg mal. Naja, gut, weil er nicht zu Hause ist hier. Genau. Man muss ihm doch aber die Chance geben, mit seiner Herkunft klarzukommen. Naja, das kommt doch dazu, aber man könnte ja vielleicht erstmal in Berlin anfangen. Du meinst, indem er hier in Berlin heimatliche Defizite aufarbeitet? Ja. Ja, aber wie denn nur? All our foreign guests are warmly welcome. Was? Einfach aus Solidarität mit der geknechteten Uckermark. Die Uckermark ist aber überhaupt nicht Ausland. Nee? Also nicht mehr. Wieso nicht? Na, weißt du doch, wegen der Wiedervereinigung und so. Ach so. Andererseits ist ja den wenigsten Leuten bewusst, dass die Uckermark tatsächlich mal Ausland war. Ja. Und wenn man die Sache mal rein politisch sieht, dann war sogar Ost-Berlin mal Ausland. Ehrlich? Also jetzt für mich als West-Berliner. Ja. Aber auch nur rein politisch. Will mir jetzt ja nicht so sehr politisch erscheinen, als vielmehr extrem abstrakt. Die Sichtweise? Ja. Stell dir mal vor, Brandenburg wäre wirklich Ausland. Was hätte das zum Beispiel für Auswirkungen auf die zuwanderungspolitische Ausrichtung eines Jörg Schönborn? Das ist eine schöne Überlegung. Wahrscheinlich ziemlich radikale. Freie Radikale. Freie Radikale? Mhm. Man müsste wahrscheinlich auch befürchten, dass sich da so Terrornetzwerke formieren. Oh, nicht schlecht. Die man dann auch so mit Rucksackatombomben bekämpfen müsste, wie die USA.